Zum Wohl! Hallo, herzlich willkommen zur Episode 12. Vom Outcast. Vom Outcast, ist Sommer. Ja. Der Grill ist angeworfen. Die Viecher fliegen bald ins Studio rein. Ja. Ja. gut. Eigentlich haben wir heute ja Nightmare on Elm Street besprechen. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich das war eine grosse Ankündigung letztes Mal. Ja. Aber ist, wieder mal können wir sagen. Nein, leider nein. Ist in der ganzen Schweiz noch synchronisiert aufgeführt worden. Im Notfall wären wir in den Badelboden gegangen oder ins Welschland, aber nein. Aber nein, auch dort. Von dem her können wir jetzt leider nicht machen. Tut uns leid, selbst schuld. Dafür haben wir aber Prince of Persia, The Sands of Time und ein UK DVD-Review, Blu-ray-Review zu The Road. Ist übrigens auch schon im Welschland zu kaufen. Sure. Für die nicht so weit wollen, wollen gehen. Es war auf die meiste Ankündigung, der Film eigentlich, zum Kinos bei uns. Ist aber wieder verschoben worden. Ich glaube, jetzt heisst es September oder noch später. Ja. Aber wahrscheinlich wird das nicht mehr. Nein, das wird wahrscheinlich direkt rauskommen. Ins Heimkino. Ja. Gut, apropos Heimkino, du bist ein bisschen in der Schule. Ich bin auch in der Schule, ich komme wenig zum Film schauen. Es ist richtig gemein, während du die Film reinziehst, tue ich Bücher verschlingen und alles mögliche Wissen in den Kopf hineindrücken. Aber ja, zum Film hat es das weniger. Doch noch für etwas? Es hat gelangt, aber vor den Kopf reindrücken. Ja, es hat noch etwas gelangt, ja. Verso, habe ich geschaut. Es ist ein Schweizer Cop-Drama, das in Genf spielt. In der Hauptrolle Carlos Lial und in einer Nebenrolle des Stress. Noch in einer Nebenrolle? Nur in einer Nebenrolle. Er hat zwar etwa 3 Auftritte und die machen gesamthaft etwa ganze Minuten aus, aber er hat es trotzdem aufs Cover geschafft. Ah, okay. Ja, so schlimm ist es auch wieder nicht, dass der Stress mitspielt. Les jeunes, les trafics sont à l'affiche. L'argent facile, facile, façon tacite. Sur les graphiques, je vois qu'elle s'agite. La violence est une machine à fric. On la fabrique, on l'éradique. Chaque jour, chaque tapage médiatique. Plus c'est tragique, plus c'est la panique. Surtout quand elle est gratuite. On se tape, puis on sort les couteaux. On fume plus, on sniffe de la coco. On boit plus, on finira à l'hosto. On baisse plus, sans faire comme Rocco. Tout est fait dans l'excès à croire qu'on s'exerce exprès de la cour de récré. On est accro à l'extrême. On voit l'intellect, c'est où la CC. Macht. Das müsst ihr eigentlich noch. Ja. Für das ist der Film zu wenig innovativ. Was ist es eigentlich? Es ist ein Cop-Drama. Einfach so der Cop, der Probleme hat, Familienprobleme und ein ehemaliger Häftling kommt dann wieder in die Freiheit, dann fängt er an zu spitzeln und irgendwie die Tochter ist drogenabhängig und langweilig. Hat man alles schon gesehen, besser. Action! Action für Schweizer Verhältnis. Yeah. Super gut. Mal so mit SWAT-Team anrücken und so. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der Schweiz heisst, die SWAT-Team, ich weiß auch nicht. Muss man nicht gesehen haben, wäre so wirklich nicht. Also, du wirst es sowieso nicht schauen. Nein, das ist der. Schau, ich lieber den Pink Panther mit dem Steve Martin. Geschmäcker sind verschieden. Nein, oder? Ich dachte, ich habe so über Sean Levy geflucht. Ohne wirklich etwas zu sehen von diesem Zeug. Außer Night at the Museum. Und Pink Panther mit dem Jean Reno und dem Steve Martin. Das Remake von der bekannten Peter Sellers Klassiker. Und das ist einfach sau doof. Sau doof, aber hat mir gefallen. Aber hat mir gefallen. Also, es ist Slapstick, also es ist okay. Es ist mit französischem Akzent irgendwie dumm tun. Aber Mary und Max findest du dann wieder doof, he? Ja, ein Furzwitz hat es auch in einer Soundkabine drin. Ich verstehe dich nicht. Nein, ist ein völliger Seich, aber ich kann noch ein bisschen lachen. Okay. Doch, ich 3 Sterne. Oh, 3 Sterne. Ja. Was gibst du Verso? Verso gebe ich auch 3. Gibst du auch 3. Ich habe noch H2 gesehen. Das ist die coole Abkürzung von Halloween 2. Und das ist nicht bei Halloween 2 Halloween 2, sondern das ist Halloween 2 die Fortsetzung vom Rob Zombies im Remake. Ah, oh, okay. Also, Halloween 1 habe ich grausig gefunden vom Rob Zombie. Unheimlich grausig. Nein, grausig. Ja. Ein Sternchen. Und jetzt beim 2 hat er sich recht ausgelebt, künstlerisch, mit Kamera und so Tricklis und so. Und der Film sieht cool aus. Inhaltlich ist es ein Seich. Außer der Michael Myers ist im Bild. Und das Schlimmste ist, es wird der Michael Myers als Erwachsener ohne Maske gezeigt. Ja. Oh. Und sieht er aus? Einfach so ein Rob Zombie Hillbilly mit Bart und langen Haaren. Also, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann so eine Backstory mit der Mutter und. Aber du kannst schon den Reis durchcatchen, ja, oder? Ja, kommt immer ein weißes Ross wieder zu reiten. Und, Joe? Ja. So schön. Nein. Also, eben, stimmungsmässig von den Bildern her super cool. Der Rest schwach, langt aber für 3 Sterne auch. Das langt für 3 Sterne? Das langt für 3 Sterne. Es ist sehr innovativ gemacht. Sehr innovativ gemacht. Ja. Und wir müssen es jetzt für Horrorfans noch sagen, Kills, sind die cool? Oder 0815? 0815. Mit dem Messer 15. Auf Teenies los wahrscheinlich. Ja. Mit dem Messer. Aber einfach natürlich schon spurblutiger als in den alten Filmen. Also das ist schon... Doch. Gerade nochmal eine Fortsetzung habe ich gesehen, The Descent 2. Wir wissen ja, Teil 1 von mir, 6 Sterne, hochgelobt. Einer der besten. Ist in der Top 10 bei den Horrorfilmen. Und ich habe mich gefreut auf die Fortsetzung. Hallo, juhu, Gehäusle. Und so, und dann ist aber nichts. My granddaddy used to work down there. One time, him and two of his buddies broke into a whole new cave system. Really big one. Company bosses figured there should be some rich pickings to be had. So they sent my granddaddy back down to have a good look-see. He never come back. Folks reckon they must have broke clean through into hell. The devil was mighty pissed. So are you telling me that there's an uncharted cave system down there? Neat. Nice. Neat. Ist der Fernseher abgestellt, oder? Nein, aber von Grusel ist nichts gesehen. Ah, von Grusel ist nichts gesehen. Ja. Also ein bisschen gähmt habe ich zwischendurch. Bist du müde gewesen? Ja, das auch. Also, da gehen sie wieder in die Höhle, oder? Zusammen mit einem Polizist und einem Kletterexperten muss die überlebende Sarah nochmal in die Höhle runterklettern, um die anderen, Juno und so weiter, zu suchen. Jetzt aber vom Ende her, von Descent 1, vielleicht möchte ich mich noch erinnern, ist eigentlich niemand aus der Höhle rausgekommen. Ja, aber das ist eben das US-Ende. Das ist ja anders gesehen, da ist sie eben rausgekommen. Aha. Hat man das und man hat jetzt an das angeknüpft, sozusagen. Okay. Sonst hätte man ja nicht mehr die gleichen Figuren nehmen. Das war ja dann ein bisschen schade gewesen. Aber das ist ja doof eigentlich, oder? Eigentlich ist es doof. Aber der ganze Film ist doof. Aha. Also, das grösste Problem ist, der Film ist wirklich einfach zäh. Das ist wirklich so, die gehen mit so, machen ein Leuchtstäbchen an, ein grünes, und die ganze Höhle ist grün ausgeleuchtet. Und es ist taghell und man sieht die Mönsterli die ganze Zeit gut, das Make-up sieht man und wie es schlecht aussieht und es ist nicht mehr unheimlich. Und dann einfach der Gore einfach eine Stufe auf mit dass dann immer irgendwelches Blut ins Maul reinläuft von anderen Leuten und so Sachen. So ein bisschen Drag Me to Hell-mässig ist es eher schon fast schon ein bisschen lustig gewesen. Grauenhaft langweilig, Seich-Story, Seich-Effekt, Seich, alles. Ein Stern. Der deine Name. Ich weiß nicht. Nein. Jo. Dann lass ich dir noch einen. Du lass mir noch einen. Hast du noch einen? Oder? Ich habe einen geschaut, ja. Ich habe Bullet in the Head geschaut. Aua! Ja, das tut weh. Hast du Erfahrungen gemacht? Ja, ist das ein Spin-off von diesem Bond-Film? Mit dem Carlyle? du meinst, World is not enough. Genau, ja. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein, kann man das sagen? Also Heroic Bloodshed-Klassiker. Vom John Woo. Es geht um 3 Freunde, die in Vietnam gehen, damit sie in den Vietnamkrieg reinkommen und dann irgendwelche Anarchisten Gold kommen. Und dann eben die Gier zu dem Gold und das ganze Späßchen macht langsam die Freundschaft kaputt, die dann schlussendlich auch zu einem Bullet in the Head führt. Anders als bei anderen John Woo-Filmen ist, dass er jetzt definitiv ein bisschen nicht die Action ins Zentrum stellt, sondern jetzt wirklich die Figuren, wirklich die Menschen. Es geht wirklich um die drei Kollegen, wie sie eben dann ja, einfach zerbrechen, wie die Freundschaft einfach zerbricht. Und es ist hart. Weniger die Action ist hart, sondern einfach wirklich das Drama, das nachher passiert. Ja, ich habe mich auf den, ich bin noch jünger gesehen, dann denkt er gerade schon Wu und so, aber es ist dann doch noch. Ja, heavy gewesen. Ja. Ja. Nicht mit lustig. Nein, nicht mit lustig. Obwohl sie gerne lustig haben. Nein, wirklich nichts Lustiges. Wirklich sehr brutal, psychisch wie physisch. Und mal kann man schauen, wenn man nicht gerade zu hart beseitigt ist. Blum! Hast du noch einen gesehen? Ich habe jetzt auf der Blum-Seite gespielt. Ah. Ich habe noch einen Tipp. Und zwar ist das der spanische Genrefilm La Hora Fría oder The Cold Hour oder Die kalte Stunde. Das ist ein spanischer Film von Elio Quiroga. Geschrieben und Regie geführt. Und es geht hier um ein paar Leute, die in einem Bunker leben. Es sind das Kinder, Erwachsene, durchmischt, etwa 10 Leute. Und im Verlauf des Films merken wir dann, dass oben die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Wenn ich ein Zombie wäre. Und die dort unten so das Leben mit, sich durchs Leben mit kämpfen. Und die Hauptfigur ist der Jesus. Das ist ein kleiner Bub, der mit einem Camcorder ein Tagebuch filmt und so. Und das wird immer ein bisschen eingeflochten. Das ist nicht nur so, es wird einfach damals eingeflochten. Und das ist ein wirklich origineller Film mit einem Wahnsinns-Twist am Schluss. Spannend, atmosphärisch, gute Figuren, sehr billige Special Effects leider, weil es halt einfach eine kleine Produktion ist. Würde mich nicht wundern, wenn das mal ein Remake gibt von dem. Und ich finde den wirklich super und gebe dem 5 Sterne. Aber kommt man den Film irgendwo über? Den bekommt man überall über, auf DVD. Ja. Jo, also, und du solltest den schauen. Ich soll den schauen. Ja. Ist okay. Gut, dann können wir vielleicht mal so richtig. Wichtig. Mit Spoiler am Ende, wenn wir es so interpretieren. Und doch. Mal, du tönst nicht begeistert, gell? Finde ich, was jetzt passiert, finde ich gar nicht so schlecht eigentlich, so ein bisschen kammerspielmässig, einfach oben drauf so ein paar Zombies und so, und gehen sich auch gurgeln und so, die Menschen dort unten. Ja, nicht zu viel verraten. Das war's gewesen mit Tricks und Gags, wir kommen zu den News. Die grosse Neuigkeit ist natürlich, dass Prefox draus ist. Prefox? Ist das Tochter von Sandry Fox? Nein, die Veganerin. Das ist eine neue Diät. Aha. Megan Fox, ja, nicht mehr dabei, Transformers 3. Ja, das ist doch für die einen der Leute auch ein Grund gewesen, Transformers zu schauen. Ja, scheint's. Scheint's, man sagt's. Aber es hat ja schon so, sie hat schon ein paar Tests gemacht am Set und so, glaube ich. Und jetzt, man weiß natürlich nicht, ob da Michael Bay und Megan Fox sich wieder verstritten haben oder wieso. Ja, die hat ja recht umgetan, Megan Fox. Ja, die hat ja den Bay als Nazi bezeichnet, wo meistens auf dem Set da rumbrüllt und wahrscheinlich gar nicht viel macht. Ja. Yeah. Selber die Schuld, oder? Aber vor was ich jetzt natürlich Angst habe, ist, dass jetzt das Spontane so umgeschrieben werden muss und vielleicht noch schlimmer wird, als es eh schon gesehen wäre. Ja, dann halt nichts. He. Jetzt Ersatz. Der Ersatz, ja. Gibt es jetzt natürlich eine riesige Liste, jedes Model. Ja, ja, mit Supermodels werden wir da durchgeführt. Genau, und natürlich Gemma Arterton. Gemma Arterton, ja. Ja, was fängst du? Das ist ein bisschen Blockbuster-Tante. Ja, die ist jetzt schon. Ja, echte Tante. Hätte ich noch gerne eine Tante. Wer würde denn passen zum Shia LaBeouf? Wer würde so? Wieso nehmen sie nicht seine richtige Freundin? Die Megan Fox hat ja nicht mal schon mal gepasst zu einem. Nein, wieso nehmen sie nicht seine richtige Freundin? Seine richtige Freundin? Carey Mulligan. Nein, die ist... Das kann ich mir nicht vorstellen. Carrie ist so ein bisschen... Ja, die gehört in so Film nicht rein. Die hat noch ein bisschen Klasse. Die sollen sie bloß vom Müll fernbleiben. Ja. Ja, wir werden es sehen. Ja, aber Kristen Stewart braucht doch etwas, wenn der wieder rum ist, oder? Ja. Ja. Wenn sie Wanted nicht klappt. Ja, aber dann müsste sie noch, weißt du, wie lange ins Solarium, du? Nach Twilight in den Michael Bay Film. Das sind etwa 5 Farbstufen, du. Ja, schmierst ein bisschen Ketchup ins Gesicht, das geht schon. Hayden Panettiere hast du gesehen in I Love You, Beth Cooper? Richtig. Hat sie dir gefallen? Das ist eine Süße. Ja. So ganz so herzig. Die spielt in Scream 4 mit. Nein. Doch. Nein, das ist ein kleiner, feiner Mädchen. Das doch, aber das wird wahrscheinlich abgestochen, relativ rasch. Ja, nehme ich an, wie so Drew Barrymore auftritt. Ja. Erste Szene geht... Nein, ich weiß nicht, man munkelt ja, dass vielleicht... Neve Campbell gerade... Gerade ins Gras beißt am Anfang und Platz macht für ein neues, junges, hips, frisches Team natürlich. Soll ja glaube auch wieder ein Start zu einer neuen Trilogie werden, oder? Neben den Patineers natürlich auch wieder dabei Neve Campbell, wie du gesagt hast. Genau. Dann natürlich der Arquette, oder? Ja, beide Arquettes. Genau, das heisst die David und Courtney. Arquette. Ich freue mich natürlich mega, weil Kevin Williamson und Wes Craven sind wieder dabei. Ja gut, aber das und, und sie haben ja gesagt, sie wollen jetzt wieder ein bisschen, einfach zuletzt, jetzt ist ja ein Jahrzehnt, kann man fast sagen, Pause gesehen, oder? Mhm, seit dem dritten, ja. Und jetzt wollen sie ein bisschen das letzte Jahrzehnt im Horror ein bisschen auf die Chippe nehmen wieder. Mhm. Also statt die 80s Slasher halt jetzt eher das Torture-Zeug. Oh, da bin ich aber gespannt. Und so Sachen. Also habe ich gehört, wollen sie ein bisschen aufs Korn nehmen. Gut, das ist wieder nobel, ja. Momentan dreht sich das Horror-Genre so ein bisschen im Kreis und so. Jede blöde Filmfigur aus der Oscar wird ein recycelt, von Freddy bis zum Jason und ja. Nein, okay, darf jetzt machen. Wird sicher eine Gaudi. Du hast keinen Vogel, du hast einen Affe, gell? Ich habe einen Affe. I have an Affe. Das Wortspiel, geil, das ist jetzt das ist wirklich klasse. Ja, das ist... Planet of the Apes. Auf dem haben wir es. Ja, auf dem Affenplan. Nein, Planet of the Birds. Nein. Planet of the Apes, hast du da eine Beziehung zu dieser Serie in Niki, oder? Ja, danke, dass du gesagt hast, du dieser Serie nicht eine Beziehung zu den Affen. Nein. Hätte ich müssen sagen, nein, unterstellst du mir etwas? Nein. Ich habe zu den Affen habe ich keine Beziehung. Nein, und zu der Serie. Also der Serie? Nein. Charlton Heston? Nein. Nie gesehen? Nie gesehen. Nie gesehen. Remake von Tim Burton? Und Silo. Mark Wahlberg? Hast du Silo? Habe ich Silo, ja. Das war auch ein kleines Affentheater, der Film. Also, es gibt aber wieder einen Planet of the Apes Film, weil ja, Fox hat die Marke noch. Dabei sein wird der James Franco. Ach ja, unser Lieblingskiffer, das Pineapple Express. Jetzt fragt natürlich als Affe oder als Mensch. Er macht sich als Mensch zum Affe wahrscheinlich. Wahrscheinlich. James Franco, der, am Anfang habe ich das sau blöd gefunden, so im ersten Spider-Man, hat mich richtig aufgeregt. Und jetzt so mit der Zeit, als er angefangen hat, so ein bisschen eher... Und ein bisschen, nein, ich habe jetzt eher gedacht, ein bisschen die komödiantischere Rolle, dort finde ich ihn recht gut. Mhm. Eben Pineapple Express oder in Date Night oder... Planet of the Apes, in dem Fall, gut, interessiert dich nicht wieder mal. Nein, interessiert mich überhaupt nicht. Aber kommst du schauen? Ja, wir müssen doch für ja, wir müssen, für, ja. Es bringt es von ihnen anders übrigens. Wir haben einmal gesagt, Paul Greengrass will einen 3D-Film machen. Das ist ja schlecht. Fantastic oder? Voyage. Ui. Der hat aber gesagt, nein, mache ich nicht, ich mache lieber etwas anderes. Ciao. Er macht wieder einen mega so gritty Action-Thriller mit Matt Damon in der Hauptrolle. Ja, Treasure Island. Ah, mal, was? Yeah. Treasure also, Island, das tönt so nach Computergame irgendwie. Nein, das ist der Klassiker. Ah, die Schatzinsel. Ja, ja. Ah, ja, schön. Ja, ja. Auch in 3D? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt wieder, also, nein, das ist jetzt wieder... Wieder ein Fall wie der Fincher mit dem anderen, oder? Wieder so ein Regisseur, der eigentlich auf realitätsbezogene... Also nein, nicht Fincher ist nicht auf realitätsbezogene, aber jetzt beim Greengrass auf realitätsbezogene Themen aus ist. Eben mit seiner Wackelkamera und so, macht jetzt so etwas, was so aussieht als Pirates of the Caribbean Welle mitreiten und dann noch einen Piratenfilm machen. Ja gut, aber ist die Welle nicht schon wieder fertig? Ich meine, die ist schon mit, die Teil 3 ist. Ja, aber die kommt eben wieder mit dem 4, oder? Vielleicht. Ah, da glaube ich weniger dran. Teil 3 war sehr mühsam zum Schauen. Ich habe vielleicht auch der Spitze von fast 3 Stunden gesehen. Hat aber Kohle gemacht, also. Ja, ich hole ein bisschen Bass ab, ja. Bach ab, aber ich glaube, die Welle ist wieder vorbei mit den Piraten. Treasure Island von Paul Greengrass. Ja, ist dabei? Du schleichst mich wieder rein, ich kann gar nichts sagen. Bist du dabei, oder? Ja. Säbelrasseln. Ja, und... Ja. Nur musst du husten. Wenn wir gerade bei den Piraten sind, es gibt auch heutzutage immer noch Piraten. Genau, die sich Film und Musik abladen. Die bösen Menschen. Genau, und die wollen wir schon lange ein bisschen bekämpfen. Sei das mit Prozessdrohungen, wenn man Filme wie Far Cry vom Uwe Boll abladen. Das war ja da letzte gerade etwas gesehen. Und jetzt eine Idee ist noch, ein Film, der ins Kino kommt, 30 Tage nach Filmstart, am Fernsehen streamen. Also on demand. Okay. Aber so auf das Knöpfchen drücken und dann kommt das. Mhm. Und dort, das eine ist, sie wollen dort dann deaktivieren, dass man das aufnehmen kann, natürlich. Das heisst, man zahlt und schaut das einmal daheim. Mhm. Statt ins Kino zu gehen. Für die ganz bequeme. Genau. Sollen aber noch ein bisschen teurer sein als Kino. Okay. Ja. Jetzt funktioniert so etwas. Es gibt Hacker auf dieser Welt und die gehen das sehr schnell umgehen, den Kopierschutz, und dann ist es eigentlich kein Problem mehr. Zudem kannst du mit einem Camcorder genau, das aufnehmen und es sieht gut aus, relativ. Das ist kein Problem. Aber da geht es nicht. Jetzt frage ich, ob da irgendwie... Aber schau, wenn sie sagen, sie machen sich ein teures Kino, dann mache ich am Homesinn am Abend, lade 10 Kollegen ein und die geben mir alle ein bisschen Geld. Und dann habe ich das genau. Schon etwas Plus gemacht. Ja. Also ich finde es eigentlich keine schlechte Sache für die Leute, die denken, oh, ich mag jetzt nicht mehr raus. Und im Kino ist es ja alles je mehr ein bisschen mühsam zum Teil mit den Leuten. Die Jugend von heute, ja. Ja. Also ich gehe immer noch lieber ins Kino, aber es gibt schon viele, die sagen, nein, das ist mir zu... Das ist mir zu doof. Ja. Die Leute verstehe ich auch, aber irgendwie, dass das jetzt die Lösung ist. Die Idee ist sicher nicht schlecht, aber sie wieder die Umsetzung wird sie einfach scheitern, weil wir haben jetzt ein paar Gründe aufgezählt, wieso das ja, nicht funktionieren wird. Und das Kino wird nicht aussterben. Auch nicht in den nächsten 100 Jahren. Das wird es weiterhin geben. Es ist etwas Schönes, wenn so ein Projektor auf der Leinwand etwas projiziert. Das ist schön. Ich bleibe treu. Wir schauen einen Trailer an und der basiert wieder mal auf einer Story von Philip K. Dick. Haben wir ja schon viel gesehen. Minority Report, her, Blade Runner und so weiter und so fort. Jo, Paycheck. Egal. Also, wir schauen den Trailer. Es ist The Adjustment Bureau mit dem Matt Damon und Emily Blunt. You're that guy running for Senate, aren't you? I am that guy, yeah. Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? David! What is this? We are the people who make sure things happen according to plan. We monitor the entire world. Oh. Can't outrun your fate, David. You've just seen behind a curtain that you weren't even supposed to know existed. This is your plan, and we're determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. What does that have to do with anything? Your path through the world is supposed to have been adjusted. You weren't ever supposed to see her again. If you truly love her, just walk away. Das freue ich mich jetzt ab. Das kapiert aber nicht ganz, wieso du dich als freust. Das wieso nicht? Das ist doch genau das, was... Es sieht doch so kitschig aus. Nein, es sieht schön aus. Nein, es ist kitschig. Hast denn du kein Herz? Nein. Hast denn das dort... ist ein Repo-Man gekommen und hat das Herz schon genommen, oder wie? Richtig, ja. Nein, also es sieht ein bisschen nach Dark City aus, oder? Es kommen hier die Männer mit Hüten, die sagen, sie kontrollieren alles. Und doch, das ist doch eine super Mischung, da kannst... Du hast ein bisschen Thriller, hast ein bisschen Science Fiction, hast ein bisschen Romance. Ja, aber die Romance, die Dinge nicht reinpassen. Mir gefällt das nicht. Aber der Matt Damon ist so charmant. Immer grinsender Typ. Ah, nein. Matt ging in den Irak noch ein paar Terroristen verschiessen oder irgendwie als Jason Bourne ein paar Aufträge. Mörder machen, aber bitte Finger weg. Nein, das freue ich mich mega drauf. Du bist aber auch der Einzige. Nein. Nein, das ist doch. Vor allem wird es dann noch die Auflösung wieder mal scheitern, oder? Ja, das war es auch schon gesehen. Wir kommen zu meiner Blu-ray-Review. Es ist das The Road mit dem Viggo Mortensen, der Charlize Theron, dem Robert Duvall, dem Guy Pearce und einem Goof. Und dem Bub, wo man natürlich wieder niemand den Namen weiss. I knew this was coming. This was something like it. There were warnings. Yeah, some people thought it was a con. I always believed in it. You try to get ready for it? What would you do? Even if you knew what to do, you wouldn't know what to do. I suppose. You were the last man left alive. How would you know that? That you were the last man alive? Well, I don't guess you'd know it. You just be it. When I saw that boy, I thought I'd died. And he was an angel. I never thought I'd see a child again. Never thought that would happen to me. He is an angel. His name's a god. Cody Smith McPhee. Eisbübli. Nanny McPhee. Aha, kommt man da raus. Ja. Ist ein Bub, der mit seinem Vater durch eine postapokalyptische Landschaft zieht und überall ein bisschen Essen sucht. Zum Frühtau, zu Bergen, genau, mit sie haben einen Wagen dabei mit ein bisschen Essen und ein bisschen Kleidung. Schon, was haben sie für einen Wagen dabei? Mercedes? Nein, sie ziehen so einen Holzwagen. Ja, darfst du gerne helfen bei der Zusammenfassung. Also, statt blöde Sprüche machen immer. Oh, nein, das macht mich mehr Freude. Dumme Sprüche sind einfacher. Gut, jetzt nimmst du gerade einen Schluck, dann kann ich erzählen. Es geht eben wirklich, es geht um das. Mir kann man eigentlich nicht erzählen. Also es ist irgendetwas passiert, Waldbrand und so weiter. Man weiss nicht was. Nein. Es ist auch passiert. Und genau, und es ist, es hat noch ein paar einzelne Menschen auf der Strasse, Kannibalen und andere Gestalten. Und die zwei versuchen, die Menschen einfach so gut wie möglich zu ignorieren, zu umgehen und ihren Weg Richtung Süden zu machen. Ach, so schön. Ja. Das ist basierend auf einem Buch von Cormac McCarthy, der schon noch Country for Old Men geschrieben hat. Und das Buch The Road, das er geschrieben hat, hat den Pulitzerpreis gewonnen. Genau. Wow. Wow, so gut. Das ist doch jetzt... Ich habe das gelesen. Du hast das gelesen, genau. Ich habe das noch schnell hinterher geschlätzt. Hat nicht grosse Story, hat aber einfach eine wahnsinnig tolle Atmosphäre und Beschreibung von dieser Postapokalypse. Und doch noch recht ein paar Einblick so ein bisschen in die menschlichen Abgründe, wenn man da so am Ende ist. Jetzt der Film. Ja. John Hillcoat hat Regie geführt. Genau. Was hat der sonst noch gemacht? Was der sonst noch gemacht hat? The Proposition. Western mit dem Guy Pearce. Genau. Ja. Der ist noch cool. Aussie Western. Ist Australien. He? Viel Gut. Mehr hat er nicht gemacht. Jetzt? Wir haben einen Fehler gemacht. Ja. Yeah. Den Film schauen, ich meine, das Antidepressiva nicht dabei gehabt. Ja, das stimmt. Also es ist einfach... Ist hart. Recht düstere Sache. Härte Kost, ja. Wie gesagt, es passiert nicht viel eigentlich. Die Story ist inexistent. Du siehst einfach die beiden, Vater und Sohn, aber durch die... Ja. Durch das Amerika laufen. Und dann begegnen sie immerhin zwischen ihnen mal jemandem und selten sind die Treffen wirklich erfreulich. Einfach ist der Film nicht. Aber hat er dir gefallen? Mir hat er gefallen, ja. Der hat mir jetzt wirklich gefallen. So ein Film ist wirklich entscheidend, Atmosphäre. Und die ist genial. Ja, also das ist toll. Es ist fast schwarz-weiß zum Teil, so Sepia-Töne. Auch der Viggo Mortensen macht seine Sache super. Jetzt war es nicht so überzeugt, wieder mal sind so die Rückblenden zu der Frau. Genau, die sind einfach zu hell. Also erinnert sich halt an die schönen Zeiten und so. Ja, sie hätte es aber auch nicht wirklich gebraucht. Oder? Ja, wir können uns das ja eigentlich selber vorstellen, wie es mal gesehen ist. Oder? Und doch hat es sehr langsames Tempo, der Film auch. Interessant ist ja wirklich selten. Man hat mal eine Szene mit... Kannibalen und so. Und einen Pfeilbogen gibt's. Einen Pfeilbogen gibt's, genau. Der fliegt so ein bisschen durch die Gegend und ein bisschen Pfeilbögeln. So einem Film ist natürlich immer schwierig. Wir beide finden ihn toll. Und gute Reviews schreiben ist eigentlich noch schwierig. Genau. Immer herauszufinden, was ist jetzt gut gewesen und was ist noch gut gewesen. Wenn ein Film scheiße ist, können wir uns stundenlang darüber lachen und aufregen. Oder wenn wir in der gleichen Meinung sind, dann argumentieren. Aber den Film ist einfach toll. Ja, also ich gebe... Moment, der Zug ist noch da. Ich gebe es 5. Ich gebe es 5. Abzug gibt es eben für die Rückblende, genau, die man gebraucht hat. Die Musik hat mir sehr gefallen. Und der Robert Duvall war cool gewesen in seinem kurzen Auftritt. Und wirklich, es hat noch, so ein, bisschen, es hat noch ein paar Denkanstöße drin und so. Also. Super Film. Falls ihr noch in die Schweiz kommt, in Kinos gehen und schauen, dann holt ihr auf DVD. Ja. Das lohnt sich. Aber vielleicht nicht gerade, wenn ihr gerade irgendwie eine Krise habt. Nein, es gibt macht das, schaut den am besten, wenn die Schweiz den Weltmeistertitel diesen Sommer gewonnen hat. Genau. Dann wir wieder ein bisschen oben runterkommen. Wir sind aber auch noch im Kino gesehen. Prince of Persia, The Sands of Time. I promised my brother I'd kill you if he couldn't help you. Well, the solution would be to kiss me and then kill me. But I have a better solution. I kill you and your problems are solved. Mike Newell, Regisseur von Harry Potter and the Goblet of Fire und Four Weddings and a Funeral, hat hier jetzt das riesige Budget verpulvert und für den Jerry Bruckheimer die Game-Verfilmung Prince of Persia Sands of Time inszeniert mit dem Jake Gyllenhaal, der Gemma Arterton, Alfred Molina und Ben Kingsley. Und das war's. Etwa mit den Namen. Ja, wo man kennt. Obwohl der... Ja, egal. Jetzt. Um was geht's? Der weise Bub. Wie heißt er? Dastan, weil das ja so eine schöne Metapher für Destiny ist. Der Dastan ist auf dem Markt und wird adoptiert vom König von Persien. Weil er so ein gutes Herz hat, weil er... Was hat er da gemacht? Er hat das dann sich bei seinem... Hat er sich eingesetzt. Ja, genau. Wird dann adoptiert, so mit der Begründung, das ist jetzt einer, der nicht so das Auge auf den Thron hat, wie die anderen Brüder, die er dann hat. Jedenfalls, irgendwann geht dann... Auf eine Mission nach irgendwo. Nachher sagen sie, die Hegel Weapons of Mass Destruction. Ja, da kommen wir noch. Einfach so ein Dörfchen, wo es gesagt wird, die Waffen herstellen für den Feind. Das wird dann nachher angegriffen. Und in diesem Städtchen trifft dann unser Held das dann die mysteriöse Frau, die ich jetzt den Namen nicht mehr weiss. Die Prinzessin Tamida. Tamida, genau, hat die geheißen. Die Frau, gespielt aber von der Gemma. Jetzt fällt unserem Held dann so ein Dagger, so ein Dolch. Ein Dolch in die Finger, wo nicht nur kann Leute runterstechen kann, sondern auch viele andere schöne Sachen machen. Wie zum Beispiel Zeit zockt ein. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon Zähne? Was machen wir noch mit dieser Zeit? Also. Darum Sand of Time und so. Ich bin hier ohne Erwartungen rein, habe gedacht, ja, lustiges Action-Adventure, Bruckheimer, Blödsinn, schöne Menschen, dumme Story, ein bisschen tolle Stunts. Ich denke, da bist du ja total begeistert gewesen, oder erfüllt dich alles? Nein. Nein. Eben so blöde Figuren hat es drin, blöde Story, Action hat es dabei, dumme Sprüche. Hey, du bist ja wohl eins bedient gewesen. Ja, das ist schon so. Aber es hat dann doch nicht den Spassfaktor gehabt, weil es durch zu viel Story. Also, ich kann es kaum, dass man das sagen kann. Durch zu viel Story an Tempo verloren hat. Der ganze Mythos und immer, wir müssen jetzt hier laufen und das hier legen. Und ich weiss, das ist die Natur von einem Game wahrscheinlich ein bisschen. Aber einfach die Frau, die Gemma Arterton hat wieder genau wie im Clash of the Titans ist sie wieder tot gesehen, einfach um den anderen alles zu erklären. Und einfach aus dem Himmel gegriffen irgendwelche Plotpoints erklärt und... Also... Nein. Jetzt die erste Action-Sequenz, da der Angriff auf das Dörfli, da bin ich noch voll dabei gewesen. Das ist wirklich cool gewesen. So richtig so ein mit eben so die Parkour-Stunts, so von Mühle zu Mühle gumpen. Seile umschwingen und... Das ist ja, lässig, ja. Das ist lässig. Obwohl, dort bei diesen Stunts hat mich auch etwas gestört, wie die immer geschnitten waren. Mhm, mit ja. Oder zuerst Close-Up, wie er abgumpt, dann von weit weg in der Luft und dann wieder ein Close-Up, wie er offensichtlich der Jake Gyllenhaal wieder landet, nachdem der Stuntman den Sprung gemacht hat. Genau. Das ist ein bisschen... Ja. Amix. Man merkt schon, dass der Jake seine Knochen hängt. Aber... Der Plot und der Ben Kingsley und der Voldemort. Das sind so meine. Das sind die Minuspunkte. Minuspunkte. Pluspunkt ist noch Musik, sehr schön. Erinnert sehr an The Mummy, aber. Punkt. Ich weiss, ich darf so einen Film wirklich nicht kritisieren, aber er ist so vorhersehbar, da hast du jetzt wirklich nach den ersten 10 Minuten gewusst, wie der Hase läuft. Ja, das ist klar. Ich weiss, man sollte etwas nicht bemängeln bei so No-Brainer, aber das hat mich dann gestört. Irgendwie hat er noch ein riesiges Geheimnis daraus gemacht, so, wer ist jetzt der Böse und so. Und als Zuschauer hat man es eh schon gewusst. Oder? Ja, der Böse hat Kajal. Marco. Habe ich jetzt etwas verraten? Nein. Ja. Kommen die ja eh drauf. Wie habe ich den Jake gefunden? Als Jake als Actionheld. You get on set and there are these huge, like 250-foot sets with intricate detail where you could, you know, as far as the eye could see, everything seemed pretty real. Built into, usually, actual kasbahs in Morocco, you know, so there was a history there already, and thousands of extras, and, I mean, every day was like, you know, you walking on, putting on your uniform, you know, my costume took 40 minutes to put on every day, you know, it was like suiting up for battle every day, which is exciting, you know. There's a rush of adrenaline that comes with that, and I hope that that, and I think that does translate in the movie. Was lieber Donnie Darko. Also ich habe gefunden, er hatte einen gewissen Charme gehabt. So ein bisschen das Verschmitzte. Mhm. Also das hat mir eigentlich gefallen. Was ich mir gehabt ist mit dem britischen Akzent, wo einfach alle haben müssen, irgendwie damit alle gleich reden. Und bei ihm hat das bei mir nicht so geklappt. Also seine Spruchmelodie und so habe ich recht komisch gefunden. Ich finde, Jake Gyllenhaal ist die Idealbesetzung für den Dastan. Ich meine, welcher Schauspieler hat so eine grosse Augen wie dem Aladdin? Ja, ich habe an Aladdin gedacht. Ja, ja. Weißt du, die Anfangssequenz auch dort auf dem Markt und so, das war Aladdin pur, yeah. Gewesen, oder? Und natürlich auch die Kamerafahrt dann so zum Tempel an, das ist natürlich Aladdin, oder? Nein, doch, er hat mir gefallen. Und auch gefallen hat mir der Alfred Molina. Nein, hat er nicht. Doch. Nein, der ist doof. Der hat sich zum Affen gemacht. Ja, aber das ist doof. Es hat ein paar doofe Sachen, aber... Er bringt, was er kann. Der Arme, ich kann nicht besser. Also ich habe... Nein, ich habe noch gefunden, er hat das Beste gemacht aus dieser blöden Rolle. Mhm. Kann man sehen, wie man will, schlechte Rolle bleibt eine schlechte Rolle, schlechte Figur. Ja gut. Zu der Gemma müssen wir nicht mehr sagen, die ist... Hübsch. Hübsch. Punkt. Ja, viel mehr nicht. Also... Nein, sie kann schon Schauspieler, muss man lassen. Aber eben wie gesagt. Aber in so in den Filmen ist einfach. Ja. Sie muss wieder mal eine gescheite Rolle haben. Ich meine, beim Quantum of Solace, Clash of Titans, jetzt auch da. Sie war wirklich ein bisschen schwach gewesen. Jetzt ist ja immer ein neuer Film jetzt wieder am Start, oder? Wo man dann recht umjubelt wird. Sie soll anscheinend jetzt ein bisschen grösser rauskommen als Schauspielerin im kommenden Film The Disappearance of Alice Creed. Ein Film, wo man momentan noch wenig darüber weiss, Trailers sind online, aber irgendwie, ja. Sehe ich jetzt irgendwie noch eher. Wir beobachten es. Wir beobachten es. Also ich habe diesen Film einfach immer an Cleopatra gedacht. Jetzt in Prince of Persia, ja. Also jetzt haben wir Aladdin, Jetzt haben wir Cleopatra. Der Obelix ist der Alfred Molina. Ja. Und eben der Voldemort. Der ist auch noch dabei. Yeah. Also das hat mich so genervt. Dann gehen sie der Bösewicht stellt dann so die Killer an. Und dann ist es einfach nur noch irgendwie Comicbook. Also die trainieren dort in so einem geheimen Trainingslager. Und der vernarbte Typ mit den Schlangen. Und also, ich weiß, es ist ein Videogame und so. Ja, man darf ja nichts sagen dagegen. Oder? Ja, aber das hat mich einfach ein bisschen... Ja, ist ein bisschen zu viel. Ja, das ist jetzt einfach doof. Und dann habe ich abgehängt. Dann hast du abgehängt. Ja. Ja, und auch ein paar Special Effects gesehen, einfach aus wie vor 10 Jahren. Entschuldigung. Vielleicht ist das vom Schluss an. Ja, da, das. Wenn wir das Sand surfen. Ja, ja. Everybody wants surfing. Also, es sieht so bluescreenig aus zum Teil. Das ist furchtbar. Ja, kann man wirklich nicht anders sagen. Ja. Aber du, ich meine, gelangweilt haben wir uns eigentlich nicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Und darum. Denke ich, müssen wir die 3 Sterne geben. Ja, wirklich. Ja. Auf Defizite von anderen Ebenen gibt es einfach keine mehr. Ja. Gibt nicht mehr Sterne. Also es ist jetzt... Es ist... Ich meine, ich renne immer wieder dagegen, dass ich so allein bin mit meiner Meinung zum Iron Man 2, wo ich 2 Sterne gegeben habe. Aber ich sage es, auch wenn ich so einen dummen Film sehe, da habe ich mich weniger... irgendwie auf die Uhr geschaut, also im Iron Man 2, wo dann einfach nur geschwätzt wird, was einfach meiner Meinung nach nicht in so einen Film gehört. Ja. Also bei Dark Knight und so ist klar, das ist ein ernstes Thema, aber eben so etwas mit Iron Man finde ich, das muss einfach Spass machen. Das muss tatschen. Ja, und Prince of Persia, der tatscht es wenigstens. Dafür ist es einfach sonst ein bisschen... Ja. Ich kann nicht sagen, und darum gebe ich da mehr als im Iron Man 2. Dann habe ich 3 Sterne. Ich komme auf 3 Sterne, obwohl ich Iron Man jetzt ein Mühe besser gefunden habe als Prince of Persia. Ja. Du, man kann seine Zeit anders vertreiben, oder? Wir können unsere Zeit anders noch vertreiben, noch nächste Woche. Laufen genau. Viele Sachen an. Da können wir viel machen. Du. Bad Lieutenant, Port of Call New Orleans, soll starten, doch noch? Soll starten, ja, unglaublich. Startet erst wirklich? Ja, ich weiß nicht wirklich. Also, Blu-ray und DVD kann man schon genau. Kaufen, also Ami, DVD und Blu-ray. Jetzt kommt er tatsächlich bei uns ins Kino. Das ist Nicolas das Cage-Vehikel. Vom Werner Herzog. Genau. Der unterschiedliche Meinungen bei diesem Film. Von genial bis absoluter Hafenkäse. Wir werden es herausfinden. Sex and the City 2 wird Scharen ins Kino locken wahrscheinlich. Ja, aber wahrscheinlich eher die mit mehr Östrogen genau. Als die mit dem anderen. Die ja nicht, aber ich denke, ich werde das noch sehen. Und dann haben wir noch das Horror-Remake The Crazies. Ja. Das war es auch schon gesehen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ja.